Vor langer Zeit, da lebte ein Mann, der kämpfte gegen das Unrecht an. Er wurde groß und sein Geist wurde klar, und er wusste, was gut und was böse war. Er sprach zu den Menschen und war deutlich zu verstehen, und die Leute kamen zu ihm, um zu hören und zu sehen, um zu hören und zu sehen. Es mochte ihn nicht jeder und das hatte seinen Grund, denn er nahm, wenn er sprach, kein Blatt vor den Mund. Die Lehre der Liebe war unerhört. Es gibt daran so vieles, was die Masse stört. Die Worte von damals sind noch heute ein Skandal, und der Mann, der sie sagte, ist uns viel zu radikal, ist uns viel zu radikal. Für ihn steckt niemand zu tief im Dreck, denn er liebt uns alle und schickt niemanden weg und bietet uns an, seine Freunde zu sein und uns von Zweifeln und Furcht zu befreien. Die Wahl ist nicht leicht, denn er verlangt ziemlich viel und es steht für deine Zukunft eine Menge auf dem Spiel, eine Menge auf dem Spiel. Wenn er mit dir spricht, gilt das dir ganz allein. Darum lass die anderen erst einmal sein. Doch wenn du dich sehnst nach Liebe und Glück, nach sprudelndem Leben, dann bleib nicht zurück. Dann mach den Versuch, geh das Risiko ein, denn erst wenn du ihn kennst, kann dein Leben glücklich sein.